Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier kommt der Mann, der gerne der Papst wäre, es gibt aber nur ein Problem, er verträgt den weißen Rauch leider nicht. Und deshalb ist er heute wieder hier. Hallo René! Hallo Stefan und auch von mir ein herzliches Willkommen zur 36. Ausgabe, du sagtest es. So sieht's aus. Habe ich gerade noch notiert in meinen Notizen. Ja, Irgendwas ist doch immer, heute am 26. Nee, Quatsch, am 1. Juli. Heute ist der 1. Juli 2020 und ihr hört die Folge am 6. Juli. So ist es. Das erste Mal. Premiere am 6. Juli. Schreibt es euch auf. 2020, das erste Halbjahr ist rum, René. Ja. Irre. Irre. Ich sag's dir. Ich wollte gerade sagen, es ist viel passiert. Es ist viel passiert, aber auch irgendwie nicht. Aber darauf werden wir heute noch ein bisschen eingehen. Genau. Wenn ich mich richtig im Vorfeld informiert habe und wir gehen auf ein Geschenk der Bundesregierung ein. Oh ja. Wir kriegen alle Geld geschenkt. Ja, ganz, es lohnt sich ganz viel. Wir müssen kaufen. Ne? Also ein bisschen auch, es ist ja ein bisschen ein Sprung in die Vergangenheit, aber auch dazu später mehr. Ja. Erstmal Stefan, wie läuft's, wie geht's? So? Ja. Gut. Irgendwas Neues, nicht viel passiert in den letzten zwei Wochen. Ja, wir haben ja heute die Aufzeichnung einen Tag vorverlegt. So sieht's aus. Weil wir wollten uns den zweiten Versuch ersparen. Ach so. Genau, wir hatten es, also es ist so, Stefan ist mal wieder in zahnärztlicher Behandlung. Was soll das denn heißen? Ich habe jetzt ein Jahr keinen Zahnarzt gesehen. Echt, das ist schon ein Jahr her, wo wir fast jede Sendung darüber gesprochen haben, dass du irgendwelche Zähne neu kriegst und... Ja, ganz so ist ja nicht, das war mal so eine Zeit. Wie ist es so mit den neuen Zähnen? Warte mal, ich nehme es mal kurz raus. Siehst du da? Kannst du sehen? Ja. Nee. Hell. Ja, ist es nicht. Nein. Ja, entweder Maske oder Zähne, ne? Kann man sich aussuchen. Es steht mir eine schöne Zahnbehandlung morgen bevor. Deswegen haben wir uns entschieden, heute mal am Mittwoch aufzuzeichnen. Safety first, ne? Weil nicht, dass du morgen jeweils übersetzen musst, ja. Richtig, oder dass du halt so halb benommen in der Sendung bist. Wir haben das Experiment ja schon einmal gewagt, ist ja gut gelaufen. Also Ibo 800 kann ich sehr empfehlen, ja. Welche Sendung war das? Kannst du dich noch erinnern, was Thema war? Nee, nicht wirklich. Habe ich nicht behalten. Ich weiß nur, wir hatten einige Wochen später dann tatsächlich direkt aus dem Zahnarztstuhl einen Podcast gemacht. Sehr cool. Sehr cool. Können Sie nochmal reinziehen. Genau, aber wir wollten das Thema Zahnarzt diesmal komplett ausspannen, deswegen haben wir den Aufzeichnungstermin einfach einen Tag vorverlegt. Ja. Und weil ich in meinem wohlverdienten Urlaub bin, auch das noch. Ist das halt auch ohne Probleme machbar gewesen oder machbar heute für uns. Genau. Es sind ja auch Sommerferien. Und wenn ihr das gerade so ein bisschen, wenn wir ganz ruhig sind, René, vielleicht hört man das. Ich kann mal kurz Fenster aufmachen bei mir. Ja, dann bei mir tropft es nämlich auch ans Fensterbrett. Aber es ist, glaube ich, schwer zu hören. Denn wir haben gerade eine Unwetterwarnung bekommen. Also vielleicht donnert es gleich nochmal im Hintergrund. Dann war es nicht der Papa, dann war es das Gewitter. Ja, wobei das, du hast gerade gesagt, du hast eine Unwetterwarnung bekommen. Ich nehme mal an, über die Terrorwarn-App Katwarn. Das ist keine Terrorwarn-App. Ist sie nicht dafür da gewesen? Nein, das ist eine. Ich dachte, in dem Zuge. Es ist für Notlagen, Katastrophenwarnungs-App sozusagen. Ja, wir haben ja gerade eine Dauernotlage mit Corona. Ja, da gibt es ja auch die Meldung entsprechend für. Ja. Das heißt, ach, du hast Corona gesagt. Ja, ich glaube, das war fast das Leitthema in den letzten Wochen. Ja. Ja, für mich ist es auch noch in den nächsten Wochen Leitthema, weil es ist jetzt tatsächlich entschieden, ich werde nicht nach Schweden fahren. Oh Mann, René, das tut mir leid. Ja, die Stornierung ist ja einfach. Die andere Frage ist, wie das finanziell ist. Keine Pauschalreise. Ich bin gespannt, wie die Ferienhausanlage auf die Stornierung reagieren wird. Mhm. Weil nach normalen Bedingungen wären es jetzt 20%, die wir zurückbekommen. Aber in den AGBs ist ein Punkt drin gewesen, der gesagt hat, Sonderstornierung ist möglich bei unvorhersehbaren Dingen wie Krieg, Terroranschlag, Pandemie. Das Ding ist, die AGBs wurden jetzt im März, glaube ich, angepasst. Mhm. Und ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher, inwiefern wir hätten unser Sonderkündigungsrecht nutzen müssen an der Stelle oder ob das für uns völlig irrelevant ist, weil wir den Vertrag zu einem ganz anderen Zeitpunkt und somit auch zu anderen AGBs und anderen Konditionen abgeschlossen haben. Muss man mal gucken. Mhm. Aber ich dachte, es gibt offiziell noch eine Reisewarnung für Schweden. Ist es auch, ja, das gibt es. Dann hat man ja die Möglichkeit eigentlich. Das ist ja auch der Stornierungsgrund, nur in den neuen AGBs, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, in den neuen AGBs wurde der Punkt Pandemie rausgenommen. Ja, müssen wir mal schauen. Also wir haben das jetzt erstmal abgesagt. Das ist halt blöd für so eine Veranstalter, sage ich jetzt mal, wenn die halt sagen, die Kunden damit locken, ja, bei Pandemie und so könnte absagen, wird ja eh nicht passieren. Und dann ist sie da, dann muss man sie halt rausnehmen, ja, aus den Bedingungen. Ja, wie gesagt, ist kein Reiseveranstalter, sondern eine Fernhaussiedlung und so willst. Und ist halt wie bei Versicherungen, ne? Man setzt halt immer genau auf den Fall, der nicht eintritt. Der sowieso nicht, sehr unwahrscheinlich ist, dass er eintritt, ne? Genau. Deswegen, ich bin ja gegen dreifachen Blitzeinschlag versichert, gilt aber nur, wenn mich der Blitz nicht in den Hintern trifft. Ja, wenn du gerade auf Klo beim Scheißen bist. Genau. Ja. Nein, wie gesagt, es tut mir leid, aber alternativ, ich meine, IKEA hat ja mittlerweile auch wieder auf. Ja, vielleicht macht halt da mal im IKEA hier im Bällebad. Ich denke auch, ne? Weißt du, was übrigens fies ist? Im IKEA Bällebad zu anderen Kindern zu sagen, wenn die abgegeben werden, wir holen dich dann nachher ab, musste zu den Kindern sagen, das haben meine Eltern damals auch zu mir gesagt. Mhm. Kann man so stehen lassen. Ja. Ja, Schweden vergessen wir jetzt, wir reden nicht mehr über Schweden. Schweden vergessen wir, genau. Ja. Gibt es einen Alternativurlaub für dich? Na, das ist gerade in der Überlegung, ist natürlich dann auch die Eifel, ja die Bielefeld. Zweimal, ja, also ich habe gehört, wir reisen nicht allein und die andere Partei hat sich schon ein bisschen mit auseinandergesetzt und hat wegen Rügen mal geschaut. Mhm. Für uns, wir sind vier Erwachsene, zwei kleine Kinder, wären es 6.000 Euro Rügen, zwei Wochen. Weil es so spontan ist. Ja, und weil wahrscheinlich voll ist und weil man wahrscheinlich gerade extrem gut gebucht ist in Deutschland. Mhm. Ja. Ich glaube, Gütersloh ist recht günstig im Moment. Ja, ich hatte auch Eisenhüttenstadt vorgeschlagen, weil es definitiv auch mal eine Reise wert. Ja. Wurde aber wurde sofort vom Tisch geschmettert. Eisenhüttenstadt, das tut mir wirklich leid. Ich hätte gern mal einen Blick geworfen. Ja. Nichts gegen die Leute in Eisenhüttenstadt. Sorry. Ja. Leben da Leute? Da wohnen auch Leute. Achso, okay, wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre einfach nur Eisenhüttenstadt. Achso, nee, so ist es ja nicht. Mhm. Ja, naja, oder alternativ, René, wie wäre es mal mit dem Spieleabend dann? Hast ja jetzt Zeit dann für Schweden. Spieleabend? Statt Schweden. Du bist ja knallhart in den Überleitungen. Wir haben erst 8 Minuten auf der Uhr. Ja, der Spieleabend hat stattgefunden. Aber oh, warte, ja. Ich wollte vorher noch, bevor wir auf Spieleabend sagen. Eingehen, wollte ich noch was anderes erzählen. Ich bin jetzt man langweilt sich halt ein bisschen zu Hause, ne, und dann zieht es mich halt auch so in YouTube und ich bin über eine interessante Dokumentationsreihe gestolpert. Wrestling, sagt ihr was? Ja. Also hast du Wrestling geguckt als Jugendlicher? Na, selbstverständlich. Wirklich? Wer war dein Lieblingsheld? Wie ist der? Yokozuna oder so? Nee. Echt? Der dicke, doch. Fette Japaner? Der dicke. Okay. Ja, siehst du, ich fand immer Mr. Perfect ganz cool. Und wen fand ich noch ganz cool? Shawn Michaels fand ich ganz cool. Ja, ich fand es immer blöd, dass sie sich so schwer verletzt haben. Das war immer doof. Wusstest du, dass es nicht echt ist? Wie nicht echt? Gut, Stefan, vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Nee, ich hatte, wie hast du das geguckt? What? Ich hatte das zu meinen Jugendzeiten, wir haben uns das auf Videokassetten ausgetauscht, weil das kam auf Tele 5, moderiert von? Keine Marcel Aubur. Ja, schön. 1199? Ach, 1199, DDR-Fernsehen. Marcel Aubur. Hm? Ja. Ja, von dem wurde das moderiert. Ich habe mal geguckt, der scheint von der Bildfläche verschwunden zu sein. Also war 1199 nicht auch Viktoria Hermann oder so, wie die hieß? Genau, und ja. Ingo Dubowski oder wie er hieß. Siehste, sage ich doch. Na? Genau. Und Marcel Aubur hatte ich auch noch kurzzeitig bei 1A Fernsehen quasi als Kollegen gehabt. Ja, schön. Ja, nee, und auf jeden Fall Wrestling, genau. Da habe ich eine Doku gefunden, die heißt The Dark Side of the Ring. Mhm. Und das ist ganz interessant, das gibt mittlerweile 2 Staffeln, die so ein bisschen die Hintergründe zeigen und super, super interessant. Also wenn ihr in den 80ern, 90ern Wrestling-Fans wart, ist das, glaube ich, mal ein interessanter Einblick. So, guckst du heute noch Wrestling? Nee, ich hatte tatsächlich irgendwann vor 4-5 Jahren mal Monday Night Raw geguckt. Hm. Aber ja, ist halt Show, ja, ist ganz witzig, aber heute weißt du, dass das nicht wehtut. Ja, nicht deswegen, aber irgendwann, man wächst, glaube ich, auch ein bisschen raus. Ja. Ja. Aber ich stelle mir das beim Wrestling so vor, da sind ja meistens 2 Reporter oder Kommentatoren bei. Das ist doch echt, kommen die sich nicht ein bisschen bescheuert vor? Ja, die müssen es halt verkaufen. Genau. Ne? Warte mal, beim Deutschen wer moderierte denn das jetzt zum Schluss? Ich weiß nicht mehr, auf welchem Fernsehsender das lief. Na, meistens Sport 1, glaube ich auch, ne? Oder, kann sein. Ja. Sky das hatte waren aber auch die Moderatoren, die letztendlich auch American Football moderiert oder kommentiert haben. Zumindest war es vor 4-5 Jahren oder 6 Jahren vielleicht sogar schon. Ja. So, ja. Wusstest du, dass der Kommentator im Amerikanischen, dieser Vince McMahon, heißt er, glaube ich? McMahon? Dass das der Besitzer dieser Liga ist? Okay, nee. Ja, denn der hat sich selber mit reinschreiben lassen. Ja. Ach so, naja, klar. Ein ganz großer Star ist ja auch schon dort gewesen. Ja. Trump. Also ihr müsst mal gucken, Wrestling Trump. Donald Trump hat tatsächlich beim Wrestling mitgemacht oder zumindest so eine kleine Seitenrolle gespielt und ist, glaube ich, sogar in Aktion getreten. Mhm. Interessant. Ja. Genau, also wenn auch ihr jetzt Stubenarrest habt wegen Corona, immer noch Stubenarrest habt, dann werft mal YouTube an und guckt mal The Dark Side of the Ring. Ist, wie gesagt, ganz interessant. Ja. Na, guter Tipp. Guter Tipp auf jeden Fall. Na? Genau. Aber wir wollten über noch mehr Spaß reden. Genau. Definitiv. Der Spieleabend. Unser Spieleabend hat ja stattgefunden am 25. Juni. Und das war wieder echt ein Highlight mit knaller Begriffen. Denn wir haben ja gespielt Dit Wies Doch Keiner, quasi unsere Rate-Variante für einen Spieleabend. Und du hast ja wieder richtig tolle Begriffe rausgesucht, fand ich. Also, ja, es war ein langwieriger Prozess. Ich bin jetzt schon am Sammeln für den nächsten Spieleabend. Das ist gar nicht so einfach, Begriffe. Also es gibt garantiert eine Menge Begriffe, die man nicht kennt und die einen trotzdem alltäglich über den Weg rennen. Aber die rauszufinden, ist gar nicht so einfach. Weil das Problem ist, man kennt die halt nicht. Richtig. Ja. Ja. Und was man nicht kennt, kennt man halt nicht. Ja, richtig. Wie wollen wir es machen? Wollen wir die Begriffe mal nennen oder wollen wir erstmal reinhören? Oder? Wir können ja mal reinhören in einen Begriff. Und zwar war das der Besuchsbesen. Typischer Berliner Begriff, kann man nur dazu sagen. Und Achtung, es gibt ein paar Schwiegermutterwitze jetzt. Eieiei. René startet the recording. Also bitte setzt alle euer gewinnendstes Lächeln auf. Und wir suchen den Besuchsbesen. Nicht wo ist der Besuchsbesen, sondern was ist ein Besuchsbesen? Damit der Besuch sauber machen kann, steht in der Ecke ein Besen einfach. Das ist ein anderer Begriff für Schwiegermutter. Sascha, ich hoffe, dass deine Schwiegermutter das nicht hört. Nee. Der Besuch, aber du hast recht, der Besuchsbesen kann ja nur die Schwiegermutter sein, die vorbeikommt und in meiner Wohnung rumputzt, weil sie es nicht erträgt. Aber da kommt halt der Besuchsbesen vorbei, ey, Stühle schon mal hochstellen, damit sie nicht rummeckert. Neulich klingelt das an der Tür. Ich mache auf und sage, Schwiegermutter, was stehst du denn draußen im Regen? Geh doch nach Hause. Okay, pass auf. Dann pass auf, Schwiegermutter habe ich auch was. Wusstet ihr, dass an einer Trennung immer 2 schuld sind oder beide schuld sind? Frau und Schwiegermutter? Ja. Aus dem Leben, ja. Der Besuchsbesen ist tatsächlich auch aus dem Leben. Haben wir das alle in unserer Wohnung? Oder befinden wir uns überhaupt in der Wohnung? Da müsstest du jetzt mal eine Roomtour machen, dann könnte ich dir sagen, ob du den Besuchsbesen in der Wohnung hast. Ja, aber der passt auf jeden Fall in die Wohnung. Der passt in die Wohnung und für gewöhnlich hat man den auch in der Wohnung. Die Frage ist, ob es ein Gebrauchsgegenstand ist. Ja. Und ob es nicht eine Finte ist mit dem Wort Besen. Genau, es ist bestimmt gar kein Besen. Besen ist da. Das wäre auch so einfach in seiner Wäre. Irgendwas Altdeutsches. Besen bedeutet doch bestimmt, weiß ich, Essen oder so oder keine Ahnung. Hä? Sowas wie Schwiegermutterstuhl oder Sitz oder wie auch immer. René, du hast mich vielleicht nicht richtig verstanden, deswegen wiederhole ich die Frage. Ist das ein Gebrauchsgegenstand? Es ist kein Gebrauchsgegenstand. Und jetzt würde mich mal interessieren, wer von euch alles ist echter Berliner? Also, daraus schließe ich. Ich frage so viel, es ist ein Berliner Begriff. Vielleicht sagst du noch dazu, aus welchem Jahrhundert dieser Begriff stammt. Besuchs? DDR. Ach, aus dem Osten? Da ist Mark raus. Nö. Also bin ich denn noch alt? Besuchsbesen. Ist es was aus Thüringen? Man findet das überall. Man findet das wirklich überall. Also sagen wir mal so, das ist ein Zweckbegriff. Ne? Also dieser Begriff bezeichnet seinen Zweck. Besuchsbesen. Man kehrt den Besuch raus, wenn man ihn nicht mehr haben will. Also das muss irgendetwas sein gegen Leute, die Sitzfleisch am Ende des Abends entwickeln. Ich denke da an eine Baseballkeule und einen anderen Meinungsverstärker. Ein Besuchsbesen ist was Schönes. Leute freuen sich darüber. Also was Positives. Ist das vielleicht ein Mitbringsel? Der Besuch bringt einen Besuchsbesen mit. So wie Brot und Salz, wenn jemand eingezogen ist, vielleicht so in der Kategorie? Also ja, Marc, du bist sehr nah dran. Es ist ein Mitbringsel, aber es ist kein Brot und kein Salz. Es ist ein Besuchsbesen, sonst würde es ja heißen Brot und Salz. Sascha, sag uns jetzt die Lösung. Bitte. Du hast gerade eine Idee gehabt, Sascha. Mach mal so Sachen. Ein Blumenstrauß oder was? Oder meinst du so? Von der Handbewegung her soll das auch ja, so ein Blumenstrauß mitbringen. Ich würde endlich zwei Möglichkeiten, was es sein kann, wenn ich sowas halten soll. Entweder Bier, was anderes oder ist das ein Blumenstrauß? Oder was zu saufen. Es ist tatsächlich ein Blumenstrauß. Der Besuchsbesen ist ein Blumenstrauß. Der Berliner bringt halt keinen Blumenstrauß, er bringt einen Besuchsbesen mit. Oder besser sagt, der Besuch bringt einen Besuchsbesen mit. Den stellt man irgendwo in die Ecke. Genau. Also der Besuchsbesen, falls ihr es überhört habt. Der Besuch, zu den Spekulationen nochmal ganz kurz. Also die eine Spekulation war, der Besuchsbesen ist die Schwiegermutter, weil die immer vorbeikommt und dann die Bude putzt, weil ihr das nicht passt. Die andere Vermutung war ja gewesen, dass der Besuchsbesen am Eingang um die Ecke steht, dass wenn Besuch kommt, der sofort durchfegen kann. Mhm. Genau. Aber die Lösung ist natürlich gewesen, ein Besuchsbesen ist ein Blumenstrauß. So ist es. Den der Berliner halt abfällig als Besuchsbesen bezeichnet. Und das finde ich, das beschreibt komplett das Temperament von Berlinern. Ne? Das ist ja nicht böse gemeint. Das ist absolut nicht böse gemeint. Es ist einfach nur Berliner Humor. Alt-Berliner Humor. Einfach berlinerisch gerade heraus. Ja. Ne? Hier kannst du gleich den Besuchsbesen kannst du gleich in die Vase hauen. Genau. Kannst du gleich wieder mitnehmen. Kannst du beim Gehen gleich unten in die Tonne werfen. Genau. Ne? Eieieiei. Aber wir hatten nur andere Begriffe. Ja, zum Beispiel der Wollschweber. Ja, da fand ich interessant die Vermutung. Irgendjemand meinte, dass es vielleicht die Vorstufe von Wollmäusen sind, also diese Staubflusen. Ja. Und bevor die sich am Boden sammeln als Wollmäuse, schweben die halt durch die Wohnung in der Luft. Und das sind Wollschweber. Ist es aber nicht. Der Wollschweber ist, Stefan? Der Wollschweber, das ist ein Tier. Ja, eine Fliege. Das ist eine Fliege, genau. Die tatsächlich so ein bisschen wollig aussieht. Also sieht aus, als wenn die Fell hat. Und der interessante Fakt zu dieser Fliege noch nie gesehen. Dass die ihre Eier in andere Insektennester schießt, weil die Wollschweberlarven andere Larven als Wirtstiere nehmen. Mhm. Genau. Ja. Ganz schön fies. Also für so ein niedliches, kleines, wollendes Fliegedings ist das schon ganz schön brutal. Je süßer, desto härter, ne? Genau, richtig, ja. Also letztendlich muss man aber dazu sagen, bei solchen Beispielen denke ich immer echt irre, wie die Natur das so sich ausgedacht hat, ne? Also wie das funktioniert und das ist ja quasi auch, wie formuliert man das? Also die machen sich halt gewisse Sachen zunutze, damit sie überleben. Ja, und, sehr innovativ. Die Natur denkt wahrscheinlich so, gibt's noch nicht, machen wir. Ja, eben. Aber es übersteigt so ein bisschen meine Vorstellungskraft. Eure vielleicht ja auch. Aber kommen wir zum nächsten Begriff. Die Hagelschnur habe ich mir noch aufgeschrieben. Richtig, die Hagelschnur war auch ganz interessant, weil ich glaube, jeder von uns hat die schon mal gesehen und hat damit auch zu tun. Und viele von uns finden die auch ein bisschen eklig und komisch. Mhm. Die Hagelschnur ist, wie der Name schon fast eindeutig beschreibt, die Nabelschnur in einem Ei. Das ist dieses weiße, eklige Zeug, im Eigelb drin, ne? Wo man immer denkt, da hat der Hahn reingetreten. So kenne ich die Geschichte, dass das Hahntritt sein soll. Mhm. Aber es ist tatsächlich eine kleine Nabelschnur, die dafür sorgt, dass der Dotter in der Mitte des Eis verbleibt. Ja, siehst du. So Wikipedia ist ja die einzige Quelle, die wir haben. Apropos, zu dem Thema kann ich sagen, ich habe am Wochenende frische Hühnereier bekommen. Okay. Da muss ich ganz, ganz herzlich mal Helvi grüßen. Die kennen wir ja vom ersten Spieleabend. nämlich Hühnereier, frische Hühnereier. Und da ist es auch so, du musst die Hühnereier quasi ein bisschen länger kochen, weil sonst hast du wirklich diese weiße Schicht da außen, die ist nicht fest und das ist so ein bisschen komisch einfach, ja. Das, okay. Nee, das ist kennt man nicht von gekauften Eiern. Damit er ordentlich durch ist. Ja, nee, aber so waren die super lecker. Also, ja, richtig gesund. Vom Lande quasi. Sehr schön. Ja, ich sehe Begeisterung. Ja. Du, ich mache gleich hier den Berliner Schlüssel an, ja, und dann bist du weg. Ein weiterer Begriff, genau, der Berliner Schlüssel, war mir komplett unbekannt und bin ich auch jetzt gerade noch dabei zu verarbeiten, was der Sinn dieses Schlüssels ist. Man sieht's. Es handelt sich tatsächlich um einen Schlüssel, den es wohl tatsächlich auch noch in, jetzt habe ich so oft tatsächlich gesagt, dass ihr mir wahrscheinlich komplett abnehmt, dass es wahr ist. Das stimmt tatsächlich. Nee, den gibt es immer noch in alten Berliner Hinterhäusern. Und zwar ist das ein Schlüssel, der zwei Bärte hat. Einen Bart links, einen Bart rechts, ja. Also jetzt fragt man sich. So wie du. Genau, ein Bart vorne, ein Bart hinten. Genau. Nein, ein Durchgangsschlüssel kann man auch sagen. Ne? Eine Berliner Erfindung. Und heute kaum noch zu finden wahrscheinlich. Und das Lustige war, oder das Interessante, Marc, der Therapeut, kannte diesen Schlüssel. Und auch Sascha, der mitgemacht hat. Hat den tatsächlich in der Hand gehabt. Genau, und unser Hamburger Sascha, wir kommen gleich nochmal zu. Nee, nicht der Hamburger Sascha, der Berliner Sascha. War der nicht Hamburger? Ach so, so meinst du das. Ja, er ist, glaube ich, da, ursprünglich kommt er davon her. Genau. Aber wir hatten ja noch einen echten, also einen aktuellen Hamburger. Zwei der Mitspieler kannten das tatsächlich. Einer hat sich gleich von vornherein aus dem Spiel genommen, damit uns der Spielspaß bleibt. Genau, also der Berliner Schlüssel ist ein Metallstab mit zwei, an beiden Enden jeweils einem Bart. Ne? Und es ist wohl dafür da, du schiebst ihn in die eine Seite des Schlüssellochs rein, schließt, schiebst ihn dann durch und nimmst ihn auf der Außenseite quasi entgegen, schließt wieder. Ja, und wenn wir das richtig verstanden haben, verhindert das, dass man vergisst abzuschließen. Genau, damit ist sichergestellt, dass Durchgangstüren oder Türen halt definitiv wieder abgeschlossen werden. Vorher kommst du nicht an den Schlüssel. Ja. Ja? Genau. Ein weiterer Begriff war die deutsche Härte. Ja, oder du hast es falsch formuliert, betont. Deutsche Härte. Du hast den Wink verstanden, okay. Ja, die deutsche Härte. Und wir haben sofort gedacht, deutsche Härte. Härtegrad, das hat doch mit Wasser zu tun. Da hast du uns eine Weile so ein bisschen auflaufen lassen, René. Ich habe das nicht gehört. Ja, genau, so ein Zufall, ja. Und am Ende ist es wirklich die deutsche Härte, beziehungsweise war ja die Frage, was misst man in deutscher Härte? So hast du das formuliert. Und natürlich, das Wasser wird international mit deutscher Härte gemessen, in deutscher Härte. Auch sehr interessant. Immer noch. Na? Ja. Genau. Und der letzte Begriff. Endochorie. Endochorie. Was ist die Endochorie? Ja. Ja. Und diese. Das war spannend. Ja, auch das, was es letztendlich ist, ist sehr interessant. Ich kam nämlich auf die Idee dieses Begriffes dadurch, dass wir Pflanzen im Blumenkasten haben, die wir dort nie gepflanzt haben. Und auf der Suche nach dem Weg, wie diese Pflanzen in meinen Blumenkasten kommen, stieß ich auf die Endochorie. Und das ist nichts anderes als das Einscheißen von Samen. Oder auch, wer einen Teich hat, kennt das vielleicht mit Froschlarven. Wird man nie wieder los, die Frösche, weil die immer wieder nach Hause zurückkommen. Ja. Genau. Warum haben wir denn da ganz andere Fische im Aquarium? Ich kenne die Geschichte haben wirklich, nicht gekauft. Dass Leute versucht haben, diese eingeschissenen Frösche, versucht haben, die umzusiedeln, woanders hin, aber die kennen den Ort, wo sie geboren wurden und hüpfen dann da wieder zurück. Also da muss man schon einmal quer durch die Stadt fahren wahrscheinlich, um die endgültig loszuwerden. Und noch dreimal drehen, damit sie sich nicht mehr orientieren können. Richtig, die Augen verbinden. Ja, genau so. Ne? Eieieiei. Ja, das war unser Spieleabend gewesen. Der war sehr lustig und ich freue mich auf den nächsten auf jeden Fall. Ja, leider mussten ein paar Leute absagen. Ja, aber so ist es manchmal. Aber von den Verbliebenen, bei denen möchten wir uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. War ein cooler Abend. Ich glaube, wie lange haben wir gemacht? 2 Stunden? Ja, locker. Locker 2 Stunden. Genau. Ja. Wir haben eine Menge Spaß gehabt. Also der nächste Spieleabend kommt bestimmt und wird nicht mehr lange dauern. Ja, also wir haben jetzt überlegt, das so einmal im Monat zu veranstalten. Das heißt, ihr könnt im Juli 2020 mit einer weiteren Ausgabe rechnen. Jawohl. Da freuen wir uns drauf. Müssen wir mal gucken, wie das sommerurlaubstechnisch möglich ist. Wir müssen auch nochmal besprechen, wie es podcastmäßig ist, ob wir eine Sommerpause haben werden. Was? Es gibt keinen Sommer, fällt aus wegen Corona. Ja. Ne? Wir schauen mal. Ich meine, du hast ja jetzt gesagt, dein Urlaub fällt aus, also ist ja alles in Butter sozusagen. Ja, vielleicht will ich trotzdem Urlaub machen. Vielleicht tue ich dann einfach so, als wenn ich Urlaub mache. Du kannst doch aus dem Urlaub anrufen dann. Wir schauen mal. Okay. Ja, zur Not haben wir ja noch den Therapeuten. Richtig. Ja. So, was sagt denn die Uhr? Mann, wir sind da. Alles easy peasy, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, dann ist jetzt ja genau der richtige Zeitpunkt, wo die Hälfte bald erreicht ist. Was? Die Hälfte des Podcasts und die Hälfte der Zeit. Ach so? Der Jahre des Jahres. Ach so, das war natürlich eine super Überleitung. Habe ich zwar nicht gleich erkannt in meinem jugendlichen Leichtsinn, aber ja, cool, René. Es ist krass, also wenn ich mir echt überlege, es ist schon wieder Juli. 2 Quartale haben wir überstanden, davon 1 Quartal komplett mit Corona anscheinend. Ja, ich frage mich, was habe ich denn dieses Jahr eigentlich schon gemacht? Nichts. Nichts. Also das, genau, man hat das Gefühl, dass ja, das Jahr bisher komplett Corona zum Opfer gefallen ist. Ist es aber gar nicht. Wir haben ja 3 Monate ganz entspannt gelebt. Das, ja, waren es wirklich 3? Ja, ging ja erst Mitte März los in Deutschland. Ja gut, das stimmt, ja, das stimmt. Na, also, aber trotzdem, man hat wirklich das Gefühl, man hat nichts gemacht dieses Jahr und hat schon ein halbes Jahr jetzt 2020 hinter sich. Ne? Aber wenn man jetzt zurückblickt und überlegt, was ist jetzt das letzte halbe Jahr gewesen, also da fällt mir sofort Dinge ein, die jetzt zum Glück auch nicht mehr so sind. Hamsterkäufe, ne? Ausgangssperre, also ja. ich zeige hier die Anführungszeichen. Gibt ja, in Deutschland gab es keine offizielle Ausgangssperre. Genau, also es wird gern so bezeichnet, aber letztendlich lass es uns als extreme Einschränkungen hinten, ja, das sind extreme Einschränkungen gewesen, was die, was das sich draußen aufhalten betraf. Ne? Also genau. Es war wirklich so, man durfte nicht in Gruppen von mehr als 2 Leuten die Kontaktsperre, unterwegs sein. Genau. Man ist nirgendwo reingekommen, es war alles zu gewesen, ja. Außer Supermärkte, außer Ärzte, glaube ich, Apotheken. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja selbst heute schon fast wieder surreal, weil so langsam geht es ja wieder los. Ne? Und das stimmt. Einige Branchen haben aber noch extreme Einschränkungen, ne? Wenn du so an Friseure denkst oder so. Das ist ja alles so ein bisschen reduziert und eingeschränkt auf jeden Fall. Und ach so, da kann ich übrigens einen Nachtrag liefern. Wir hatten ja in der letzten Sendung das Thema mit dem QR-Code beim Essen gehen im Restaurant. Ja. Wo ich ja auch dachte, weil du das erzählt hast, ach, das ist dann bestimmt die Liste, wo man sich eintragen muss, um nachverfolgt werden zu können. Ja. Habe ich probiert bei uns? Nö, bei uns ist es der Link zur Speisekarte. Okay. Na, aber guter Versuch auf jeden Fall. Ja, ja, aber es war ja tatsächlich nicht das Einzige, was in dem letzten halben Jahr gelaufen ist. Nein, und ich habe natürlich mal so ein bisschen geguckt, was ist dieses Jahr alles passiert gesamt. Und vielleicht erinnerst du dich noch, das Jahr begann eigentlich direkt mit einem traurigen Ereignis in Deutschland, und zwar im Krefelder Zoo, der Brand im Affenhaus. War das dieses Jahr? Ja, das war gleich zu Jahresbeginn, wo augenscheinlich so eine chinesische Himmelslaterne gezündet wurde, die quasi das Affenhaus entbrannt hat. Ja, und es starben mehr als 50 Tiere. Das war sehr bitter. Ja. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Also ich glaube, das ist auch sehr bitter für die Leute, die das verursacht haben. Ich glaube, die sind ja dann komplett ohne böse Absicht. Ne? Also genau. Und dann dieses Ergebnis. Also ich glaube schon, dass einen das ziemlich, ziemlich mitnimmt. Ja. Ne? Ja, traurige Geschichte. Und vielleicht für einige jetzt dann noch ein bisschen nachvollziehbar, warum diese Himmelslaternen erst seit diesem Jahr, sondern schon, die sind nicht verboten, aber man muss sich eine Genehmigung einholen. Ah, ist das so, ja? Ja, also ich hab im Rahmen von Hochzeiten davon schon mitgekriegt, dass das ein Thema gewesen ist, und du kannst die schon zünden, aber ich glaube, du musst da vorher eine Genehmigung hier holen. Du darfst sie aber auch gar nicht kaufen, offiziell in Deutschland, oder? Darf man nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, nö. Kommen die nicht aus China oder so? Ja, wir sind da wieder bestens vorbereitet. René, Hausaufgabe, schreib dir auf, du hast ja einen Stift in der Hand. Himmelslaterne. Himmelslaterne. Mist, ey, da kriegst du wieder Kloppe vom Therapeuten, da bin ich mir sicher. Aber diesmal kriegst du die. Laterne. Ja, also das habt ihr einen Grund, den nächsten Podcast reinzuhören. Da klären wir nämlich auf, ob die Himmelslaterne in Deutschland verboten ist. Ja. Genau. Aber es ist tatsächlich, ja, ich hatte mir das damals schon so durchdacht, als es halt das Thema war, so ein Ding zu zünden und fliegen zu lassen, hatte ich echt schon überlegt, das ist ein unkontrollierbar brennbarer Körper. Ne? Ich meine, der kann, das Ding kann in einem Baum landen, das kann auf einer Scheune landen. Ja. Oder es landet halt in einem Zoo und dann sind mal eben über 50 Tiere dahin. Ne? Also es ist schon wirklich sehr makaber, ja. Definitiv, ne? Ja, dann hat man im Februar gab es auch wieder ein trauriges Ereignis und zwar. Warte, im Januar, überleg dir das mal, ja. Im Januar, da ist es kalt. Ja. Und? Ja, man würde ja meinen, im Januar kann da nichts passieren. Ach so, das, ja, das ist ja, also Feuer geht auch bei im Winter, gibt es auch Feuer. Ja, dann denkt bitte daran, jetzt ist Sommer, wenn so eine Himmelslaterne schon im Januar so ein Unheil anrichten kann, passt bitte auf, was ihr im Sommer im Wald macht. Ja, Waldbrandgefahr. Keine Lupen rumliegen lassen. Genau. Denkt an die, da haben wir auch noch was ja zum Jahreswechsel auch sehr aktiv war, die ganzen Buschbrände, Waldbrände in Australien. Ja. Die sind ja auch noch uns allen, glaube ich, im Gedächtnis. Es fängt mit einem klitzekleinen Funken an. Richtig, damit geht's los. Mit einer weggeworfenen Zigarette zum Beispiel. Ja. Okay, na? Februar. Ja, im Februar hatten wir den Anschlag in Hanau. Das war rechtsradikal motivierter Anschlag? Ja, ja. Genau. Ne? Ja, und dann hat man ja auch schon mal drüber gesprochen im Podcast, thematisiert. Am 29. März ist im deutschen Fernsehen eine der beliebtesten deutschen Fernsehserien zu Ende gegangen. Die Lindenstraße. Die Lindenstraße, genau. Unglaublich. Können wir jetzt auch noch dran erinnern. Ich war noch ein sehr kleines Kind, als es schon lief. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich die längste Seifenoper der Welt. So ist es. Nach gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nee, weil wahrscheinlich eher davor. Ja, gut, von der Anzahl der Folgen sicherlich nicht, aber. Ach so, weil die richtig lief. Von der Länge, Woche, ne? Wie die ausgestrahlt wurde, genau. Ja. Ne? Hm. Was machen die Lindenstraße-Fans jetzt? Weiß ich nicht, die gucken Verbotene Liebe? Das wird ja. Nee, gibt es ja auch nicht mehr. Die gab es ja früher mal. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist ja auch eine mega Umstellung, jetzt jeden Tag gucken zu müssen. Ja, das stimmt. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ist so ein bisschen wie Bingen, ne? Hey, ich binge gute Zeiten, schlechte Zeiten weg. Ja. Jeden Tag 19:45 auf RTL. Nehme ich alles auf und kicke das dann, ja. Na? Müsst ihr nicht gucken, gibt bessere Sachen. Oder den Podcast hören einfach. Ja. Im Mai gab es ein Ereignis und zwar ein Jubiläum, weißt du es noch, 8. Mai, war ja sogar ein Feiertag in Berlin. Ja, ich wollte sagen, der ganz spezielle Feiertag, den nur Berlin bekommen hat, richtig? Einmalig, genau. Ja, wie großzügig. Ja. Andere Bundesländer haben das Doppelte an Feiertagen, gefühlt. Und wir kriegen einmalig einen Feiertag geschenkt. Jetzt hör doch auf, dich zu beschweren. Auf einen Sonntag. Scheiß auf die Feiertage, ganz ehrlich. Nein, es war kein Sonntag. Es war ein Freitag. Ja, clever von der Politik. Ja, dieses Jubiläum ist Sonntag, mal zum Feiertag. Ist in Ordnung. Es stehen uns tatsächlich nur zwei Feiertage bevor, wenn ich mich nicht täusche, ne? Nee, mehrere. Nein, dieses Jahr, die uns, ich meine, arbeitsbefreiende Feiertage. Ja, gut. Der nächste Feiertag ist Weihnachten. Ist tatsächlich so, ne? Der andere? Ist ein Samstag, 3. Oktober. Nein, ist es nur noch ein Feiertag dieses Jahr? Ja. Na, der 3. Oktober und 25., 26. Dezember. Nee, ich meine arbeitsbefreiend. Ja. Mich interessieren, nee, wir haben doch nur noch einen einzigen Feiertag. Ja, Weihnachten ist ja diesmal auch ziemlich am Wochenende. Aber das ist ja nur ein halbes Jahr hin, René, was machst du? Nein, mich interessiert nur, wie viele Feiertage wir noch haben. Wir arbeiten jetzt durch bis Weihnachten. Einen Feiertag gibt's noch und zwar 31.10. wird der BER eröffnet. Und dann kriegen alle frei. Da würde ich jetzt sogar demonstrieren gehen für. Genau. Alle frei am 31.10. Ja, Stefan wird das regeln. Der wird sich dafür einsetzen. Wir sagen euch dann hier im Podcast Bescheid, damit ihr wisst, ob ihr am 31.10. frei habt. Genau. Und das Coole ist, Brandenburg hat ja Feiertag an dem Tag. Weil? Was ist da? Bestimmt wieder irgendwas, weiß ich nicht. Reformationstag. 31. Reformationstag. Oktober, Entschuldigung. Habe ich Mai gesagt? Ja. Nee, du hast Oktober gesagt. Okay. 10. Ja, also. Gut, aber wir waren beim 8. Mai gewesen. Wir waren beim 8. Mai. Feiertag. Weil 75. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa. Weil da gibt es ja irgendwie noch das offizielle Ende und das ist erst später. Ne? Genau, dieser Gedenktag war das. Ein denkwürdiger Tag, der nach 75 Jahren gebührend in Berlin gefeiert wurde. Aber man muss dazu sagen, durch Corona sind die ganzen Feierlichkeiten ziemlich reduziert gewesen. Ja, wäre Corona nicht gewesen. Das ist ein bisschen tragisch. Ja, ja, also das, da wäre die Stadt auch richtig voll gewesen. Es wäre ein Anlass gewesen, rauszugehen. Viele Feierlichkeiten waren geplant. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ja, aber ich finde, das müsste eigentlich nachgeholt werden, weil diese Tage halte ich für echt super, super wichtig. Ja. Ne? Nicht so, um jetzt so, nicht in erster Linie, um zu mahnen, ne, und zu sagen, hier, böse, bu, ne, sondern eher, um halt aufzuklären auch. Dieses Stück der Geschichte, genau, doch irgendwie am Leben zu halten, ne, und auch zu vielleicht zu begreifen, was das für eine Veränderung mit sich gebracht hat. Und vielleicht auch was für, oder ganz bestimmt, was für Freiheiten dadurch für uns und für viele Sachen, für viele andere entstanden sind, ja. Finde ich ganz wichtig. Ja, da ich sollte bin ich dafür. Werden. Ja, definitiv. Genau, ganz wichtig. Mal bei Wikipedia 8. Mai eingeben, durchlesen bis nächste Woche, ne? Schreiben dann einen Test. Genau. Mit Multiple Choice. Genau. Für zum Eingewöhnen erstmal Multiple Choice. Genau. Es gibt immer eine falsche und eine richtige Antwort. Wir machen das Ganze auf RTL-2-Niveau. Das heißt, die Fragen werden sehr, sehr einfach. Na, da bin ich ja beruhigt. Ja, 25. Mai, schon wieder was Trauriges, was die Welt so ein bisschen in Aufruhr gebracht hat. Echt? Ich sag nur George Floyd. Ja, das Thema lebt ja bis jetzt aktuell. Ist das vom 25. Mai? Mhm. Weil das ist ja eine Debatte, die läuft jetzt aktuell noch. Genau. Also dieser, dieses, ja. Hashtag Black Lives Matter. Genau. Ein Ereignis, das eine Diskussion auf den Plan gerufen hat, oder besser gesagt ein Thema auf den Plan gerufen hat, was nach meinem Gefühl Amerika schon seit, weiß ich nicht, wie viel 100 Jahren belastet. Genau. Und immer noch nicht vollends geklärt ist. Dieser Unterschied zwischen Schwarz und Weiß. Genau. Ja. Wobei man aber wirklich sagen muss, also das ist ja ein gegenwärtiges Problem und durch diesen tragischen Tod von George Floyd ist es mir natürlich hochgekocht und wieder total aktuell, die Leute demonstrieren und nicht nur in Amerika, aber ich gehe davon aus, dass es möglicherweise auch wieder abebbt. Bis zum nächsten Fall wird's, vielleicht. Wird es sicherlich, ne? Wie es ja immer so ist, ja. Ja, es ist immer interessant, dass das ist immer so. Wie eine Welle. Also ich, ja, erstmal das. Und dass es immer einzelne spezielle Fälle sind, die so den Sprung in die öffentliche Wahrnehmung schaffen. Weil wenn man sich mal diese Fälle, ne, Polizeigewalt gegen darf man Farbige sagen? Ich finde allein, dass man sich da so hölzern durchbewegen muss, dass man nicht Schwarzer sagen. Da, also man kann eigentlich nur falsch darüber reden, egal wie man darüber denkt. Aber egal. Das Wort Rasse hast du noch nicht erwähnt. Ja. Da gab es ja die Diskussion, dass man das aus dem Grundgesetz, glaube ich, rausnimmt. Ne? Wie krank ist die ehrlich, Welt? Ganz ehrlich, was versucht man denn damit zu erreichen, wenn man Leuten Worte wegnehmen? Und hofft dadurch, dass dieses Thema vom Tisch ist, oder ist der bessere Weg, darüber aufzuklären? Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass so einzelne Fälle immer existieren, die Themen in die Öffentlichkeit bringen, die fast alltäglich passieren, ne? Weil das, was mit dem George Floyd da passiert ist, das ist ja nicht der einzige Fall. Also man hat ja dann schon fast das Gefühl, oh, das ist da einmal passiert, ne? Es gab da wahrscheinlich den Tag davor, den Tag davor und den Tag davor auch schon Fälle, die einfach nicht den Sprung in die Öffentlichkeit schaffen, ne? Ja. Ein anderes Beispiel, was mir da einfällt, ist, was auch gerade sehr aktuell ist, was jetzt auch gleich lächerlich wird, weil die Kindesentführung von Maddie oder die Ja, die Situation, es ist eine Kindesentführung, wahrscheinlich mit Mord, das ist ja nicht auch nicht abschließend geklärt. Das war in Portugal, glaube ich, ne? Und das ist jetzt wie viele Jahre her? Ist das, die war wäre das, doch jetzt eine erwachsene Frau, ne? Ja. Ist auch 16 Jahre her. Ich glaube, wir hatten sogar im Podcast, wir hatten einen Podcast über vermisste Menschen. Vermisste Kinder auch, ja, genau. Da hatten wir auf diese Doku auch hingewiesen, die sehr interessant ist zu dem Thema. Ja, und auch da ist es so, dass diese Fälle gibt es, ich sag mal, über gezogen wie Sand am Meer, ne? Aber es gibt immer diesen einen einzigen Fall, der es dann schafft, in die Öffentlichkeit zu kommen, was ja nicht verkehrt ist, ne? Was aber auch vielleicht einen bitteren Beigeschmack dann für die anderen Fälle hat, die dann sagen, hallo, und was ist mit uns? Wir haben da hat sich kein Mensch für interessiert und jetzt auf einmal, ja. Ja, vor allen Dingen ist es schwierig nach so vielen Jahren, wenn das dann plötzlich wieder aktuell wird und in den Medien berichtet wird, ist ja, glaube ich, auch für die Betroffenen auch immer eine schwierige Situation. Aber in dem Fall, Fall Maddie, gab es ja auch viele Sondersendungen plötzlich im Fernsehen, ne? Und mit sehr vielen Reportagen und Informationen zu den Fällen, weil sie halt jetzt wieder neue Spuren haben, sozusagen, ne? Aber das ist halt, wie wir ticken, glaube ich, ne? So, die Sensationsgier, also, oder Aufklärungsgier? Da ziehen sich die Medien, also der Content, der dann hochkommt in den Medien, sei es jetzt Internet, Fernsehen oder was auch immer, Podcast, Radio, der ist ja auch ein bisschen durch das aktuelle Zeitgeschehen getrieben. Ne? Das heißt, wenn da so ein Thema jetzt hochkommt oder gibt was Neues, dann ist klar, dass sich da nicht, auch das ist nicht böse gemeint, alle drauf stürzen. Ne? Man hat ja dann diesen Drang auch, dass irgendwie zur Sprache zu bringen. Ne? Aber was ich nur nochmal betonen möchte, bei diesen ganzen Fällen, die da hochkommen, sei es jetzt dieser Kindesfall Maddie, sei es diese Gewalt gegen, ich sag einfach Farbige, ohne dass mir jetzt einer das ist ja okay. Ausredet, mit George Floyd. Man muss immer im Hinterkopf behalten, es gibt von diesen Fällen noch viel, viel mehr. Ne? Und es ist nicht verkehrt, dass vielleicht ein Thema dann so eine Debatte auslöst. Ich finde es aber verkehrt, wenn dann so eine hölzernen Dinger draus werden, dass man einfach sagt, pass auf, man darf nie wieder Schwarzer zu einem Farbigen sagen, weil das ist das Problem, was Rassismus fördert. Das finde ich übertrieben. Wenn man die Leute im Kopf auf die richtige Spur bringt, dann kann auch jemand Schwarzer sagen, ohne dass ihm da Rassenhass oder irgendwas zu unterstellen ist. Also ich finde es halt mega schwierig, ja. Das ist genau. Wir können da gleich, da könnte man dieses ganze Thema Homosexualität einbringen. Da kann man, Transsexualität einbringen. Also da wird so viel versucht im Moment zu normalisieren. Ne? Einfach, wir sagen, wir reden da einfach anders rüber und schon ist das Thema gelöst. Und die Leute, die damit ein Problem haben, haben plötzlich kein Problem mehr damit. Halte ich für total Bullshit. Aber da kann man natürlich einen riesen Fass aufmachen und stundenlang drüber reden. Und wir hatten ja auch in der Vorbereitung auf die Sendung überlegt, ob wir das vielleicht mal machen. Wir haben es in unser Backlog gepackt und vielleicht reden wir da nochmal drüber. Mal sehen, wie die Entwicklungen so sind. Ne? Aber ich glaube, für jetzt sollten wir das erstmal so stehen lassen. Genau. Dann nur abschließend, seid einfach ein bisschen offener. Oder das ist ja, wir wollen ja niemanden belehren. Aber mit ein bisschen Offenheit kann man Themen und Inhalte vielleicht besser begreifen. Ne? Ganz genau, ja. Ja, ein Event hatten wir noch vor kurzem am 30. Mai. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil das habe ich live im Fernsehen verfolgt. War nicht gerade die Mondlandung. Nee, die gibt es ja nicht. Also es war nicht die Mondlandung, aber eine erste bemannte Mission von von dem US-amerikanischen Raumschiff Crew Dragon war das, glaube ich, ne? Und das Besondere war, die gehört ja irgendwie zu dem Tesla-Millionär. Ach, ist das, kann man das so sagen? Elon Musk? Ja, genau. Ein Privatunternehmen, was die Raumfahrt in Angriff nimmt? Genau, also man muss sich so vorstellen, die Raumfahrer haben quasi ein Taxi gemietet, um da hochzufahren. So kann man sich das vorstellen. Ach so, okay, cool. Ne? Genau. Und das war super toll und heutzutage wird das ja alles live im Fernsehen gezeigt mit super Aufnahmen und sowas finde ich immer spannend, habe ich natürlich verfolgt. Ja, nicht und so hat wie geklappt. Damals die Mondlandung, die im Studio gedreht wurde, ne? Hast du das gerade wirklich gesagt? Fake News. Ja. Nee, also ich finde es auch super interessant. Also das ist ja, ich glaube, das ist so eine Faszination, die uns noch lange begleiten wird, irgendwie hoch in die Sterne zu kommen. Also man hat ja das Gefühl, dass wir alles erreichen können, aber ich finde, dieses Thema zeigt nochmal, dass uns da doch gewisse Grenzen gesetzt sind. Ne? Ja. Ja. Nein, ich fand es interessant, weil die haben ja sozusagen keine 24 Stunden gebraucht, um an die ISS anzudocken. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt nach Australien fliege mit dem Flugzeug, also ja, bist du ja schneller auf der ISS. Da gibt es ja diese Geschichte, ich bin mir, man ist sich nicht sicher, inwieweit das der Wahrheit entspricht, aber Trump soll ja gesagt haben, dass er die ersten Leute oder dass er das erste Land oder die erste Nation sein will, die Leute auf die Sonne schicken. Ne? Ja. Und da wurde ihm von seinen Beratern gesagt, dass die Sonne halt so mega heiß ist. Ne? Und da hat er gesagt, na, dann machen wir das nachts. Es soll diese Aufzeichnungen geben. Nein, ist natürlich nur ein Spaß. Ja. Aber Trump habe ich da auch gesehen bei dem Start des Shuttles. Der hat da auch gewunken. Aber da fällt mir ein, genau dazu. Hatte man vergessen, den an die Rakete zu binden? Weiß ich nicht. Ne? Es wäre ja One-Way dann gewesen oder so. Ne? Nee, aber dazu fällt mir auch der Blondinenwitz ein. Was ist näher, die Sonne oder London? Ja. Natürlich die Sonne, logisch. Kannst du von hier London sehen? Ja. Ne? Ja. Aber zum Witzbattle kommen wir ja noch. Jetzt kommen wir zu was ganz anderem Lustigen, nämlich eine Premiere im Podcast. Warte, ist das auch der Jahresrückblick noch oder sind die Grenzen fließend? Das war der Halbjahresrückblick. Wir können, oder ich kann viel mehr noch ergänzen. Sehr interessantes Thema, auch wenn wir zeitlich schon ziemlich hängen, muss ich mal sagen. Ist aber egal. Thema Fernsehen und Zuschauer hatten wir ja auch schon. Und apropos Halbjahresrückblick, ich kann sehr empfehlen auf NTV Gysi und Schmidt. Die machen ja immer einen Jahresrückblick und einen Halbjahresrückblick. Super interessant und läuft jetzt aktuell auch bei NTV und garantiert auch bei TV Now kann man sich das angucken. Und ich bin ja immer ein Fan, der immer ins Fernsehen geht und es ging jetzt natürlich durch Corona nicht. Ne? Und diese Sendung war halt mal wieder jetzt der Versuch mit Zuschauern. Und leider durch meinen Zahnarzttermin kann ich leider nicht. Ich habe aber gehört oder auch mit den Leuten dort gesprochen, es ist gar nicht so einfach, dahin zu gehen ins Studio, weil es krasse Regeln gibt. Okay. Und zwar, wir waren ja auch schon beim Fernsehtraining. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich will da zu viert hingehen, sondern ich darf nur Leute aus meiner Familie mitnehmen. Okay. Ja. Aber ich bin deine Familie, Stefan. Ja, genau. Müssen wir nur deine Ausweise fälschen? Nein, also hallo, krasse Regeln. Hallo, das ist meine Mutter. Ach so, genau. Genau. Und das ist halt im Moment so das Problem. Also es geht zwar wieder los, aber es gibt strenge Regeln beim Fernsehen für die Zuschauer. Deswegen ist es auch nicht so einfach, dort Publikum wieder reinzukriegen. Aber ich freue mich drauf, wenn es jetzt wieder mehr wird. Ja. Ne? Das nur ein kleiner Exkurs. Wir kommen jetzt zu unserem Therapeuten. Der ist zwar nicht dabei heute, aber jetzt dann doch. Wir haben ihn hier in der Schublade versteckt. Die können wir jetzt mal aufmachen. Schublade. Mach mal bitte so ein Geräusch, René. Ja. Macht so eine Schublade. Hallo Marc, genau. Und Marc als erfolgreicher Therapeut hat eine große Karriere gemacht und berichtet so ein bisschen aus seinen Sitzungen. Und wir probieren es heute mal. Er hat nämlich seine erste Sitzung mal als Audiobeitrag festgehalten. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an. Statt Pausenmusik gibt es jetzt die Therapiesitzung. Ich bin der Therapeut. Hallöchen, Nachbarn. Da sind wir wieder. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen von interessierten Zuhörern, die wissen wollen, wie so eine Therapie eigentlich aussieht. Das lässt sich nicht pauschal beantworten, da die Umstände der Beklopptheit der Patienten sehr unterschiedlich sein können. Ich weiß zwar nicht mehr so ganz genau, wie das am gewesen war, aber ich denke, meine erste Sitzung hatte ich mit der 4-jährigen Lisa. Die stand kurz vor einem akuten Depressionsschub und brauchte dringend meine Hilfe. Aber fangen wir ein bisschen weiter vorne an. Ich traf ihren Vater einige Stunden zuvor in meiner Stammkneipe. Ich konnte ihn davon überzeugen, dass es in seinem Haushalt zu üblem Ungemach käme, wenn er mich nicht baldestmöglich helfen lassen würde. Er hatte mir nämlich eröffnet, dass sich seine Tochter einen Hamster wünschte. Man stelle sich vor. Mir war sofort klar, dass ich das Mädchen nächtelang in den Schlaf weinen würde, wenn sie erst einmal realisierte, dass man mit 12 Cent, ein paar abgebrochenen Schrauben, einem alten Teddy, 2 Heften Wendy und vielleicht noch einem Glas Milch keinen schönen Hamsterkäfig bauen kann. Der Vater stimmte mir zu, als ich erwähnte, dass die Blagen, haben sie erstmal das notwendige Alter erreicht, zu wahren Nachteulen mutieren würden. Pubertät und so. Da gibt's dann keine festen Schlaf- und Wachzeiten mehr. Also beschloss er, der elterlichen Rache dafür vorzugreifen und Lisa noch am selben Abend zu mir zu bringen. So saßen wir gegen 23.30 Uhr in meiner gemütlichen Sitzgruppe. aber das für das Mädchen so ungemein wichtige Gespräch wollte nicht so recht Fahrt aufnehmen. Stattdessen hielt sich die Kleine an den 5 Schokobons schadlos, die in einer Schale auf dem Beistelltisch zum Mitternachtssnack einluden. Nachdem sie das letzte davon verschlungen hatte, öffneten sich ihre Lippen und formten langsam die erste Frage. »Gibt's noch mehr?« Meine nächsten Worte waren die wichtigsten. Sie entschieden über Lisas gesamte Zukunft. Würde sie aus dieser Sitzung als gestärkte Persönlichkeit hervorgehen oder gebrochen sein? »Nee, du Rotzgöre«, antwortete ich. Und endlich zeigte sich die prognostizierte Depression. Lisas Augen füllten sich mit befreienden Tränen. Der Damm war gebrochen. Jetzt konnte die Phase der Aufarbeitung beginnen. Aber dafür würden sie mich nicht mehr brauchen. Mein Werk war getan. Da zeigte sich mal wieder. Der geschulte Blick des Therapeuten offenbart das Problem zielsicher. Wer konnte allerdings ahnen, dass Lisas Wunsch nach einem tierischen Gefährten und dessen Behausung von einer latenten Zuckersucht herrührte? Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an Heinz Erhardt. Der sagte, das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Ich bin der Therapeut. Ja, so geht's also zu in einer Therapie, ja? Ja. Interessant, oder? Genau. Möchtest du auch Therapeut sein? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Wäre nichts für dich. Aber du hast doch Kinder. Ist doch auch so, oder? Ja. Okay, geht da nicht drauf ein. Merke ich mir. Notiz ist gemacht. Also ich glaube, jeder, der eine Beziehung zu einem Menschen hat, ist in gewisser Hinsicht ein Therapeut. Wir schauen mal, es gibt definitiv noch ein weiteres Therapiegespräch, was auf diese Art und Weise ausgewertet wird. Und das wird dann einer der nächsten Podcast-Folgen dann hören. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Ihr könnt uns eure Therapieerfahrung auch gern zukommen lassen. Das ist eine gute Idee. Würde uns freuen, das zu hören. Stefan wird einen kleinen Einspieler abfahren. Achso, ich hätte jetzt gesagt, Marc, komm noch mal her. Wir uns erreicht. Brauchen die Kontaktmöglichkeiten, bitteschön. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@juber.de und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Gut, ja, also jetzt wisst ihr Bescheid, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt und wir freuen uns auf euer Feedback oder Anregungen. Immer her damit, wir wollen wissen, wer ihr seid. Na? Ja. So. René macht mich so ein bisschen nervös. Ich sehe ihn ja hier. Er guckt immer so auf seinen Laptop in die Kamera. Ja, dann vielleicht gleich der Teaser. Ich bin gerade bei Instagram live und wir sind gerade bei der Podcast-Aufzeichnung. Genau, das ist das, was sich gerade irritiert. Also auf Instagram gibt es Bild- und Videomaterial zu allen möglichen Dingen. Wir sind live. Unter anderem, hast du gesehen, den Zaubertrick? Ja. Ein neues Hobby von mir. Geil. Ja. Ich werde dich bei der nächsten persönlichen Gelegenheit damit beeindrucken, Stefan. Wegzaubern. Richtig. Kannst du mich zersägen? Ich kann dich, wenn du willst, auch gern zersägen. Ich weiß aber nicht, ob das nicht irreparabel wäre. Gut. Nächster Podcast nur noch mit halb sagen, René und halb Stefan. Ja. Podcast mit mir und Stefan und Stefan. Ja, genau. Mit Steh und Fahren, ja, genau. Na? Genau. René, wir müssen mal über Geschenke reden. Geschenke? Ja, wo es gab Geschenke uns, für uns. Diese Aussagen hin, Stefan? Ich war heute schon einkaufen. Du warst einkaufen? Und auf meinem Kassenbon stand interessanterweise nur ein Mehrwertsteuerbetrag. Ja, ich habe nur Kategorie A gekauft, ja. 16% Mehrwertsteuer, nein, also nein, alles wird nein. billiger. 5%. Oh, du hast was zu essen gekauft. Ja, ich habe Essen gekauft. Dann sind es natürlich nur 5%, richtig. So sieht's aus. Ja, die Bundesregierung wollte uns was Gutes tun und hat die Mehrwertsteuer gesenkt für ein halbes Jahr seit heute. Und zwar reduzierte Mehrwertsteuersätze 16 statt 19 und 5 statt 7. Klingt doch erstmal gut, oder? Ja, wenn man sich das jetzt mal durchrechnet, 3% Preisunterschied, dann, also erstmal ist es so, diese 3% müssen erst beim Endverbraucher ankommen. Also die müssen erstmal beim Endverbraucher ankommen. Da weiß man nicht, wie der eine oder andere es tut. Ich kann schon aus persönlicher Erfahrung sagen, in dem Online-Shop, wo ich heute bestellt habe, da war der Preis nicht anders als den Tag zuvor. Die 16% Mehrwertsteuer waren auf der Rechnung, aber der Endpreis war der gleiche. Für die Nicht-Kaufleute unter euch, rein theoretisch müsste sich euer Preis ändern, weil die Mehrwertsteuer sollte eigentlich an den Endverbraucher durchgereicht werden. Genau, wollte ich auch gerade sagen, als du das erwähnt hast, also eigentlich sind die Händler verpflichtet, das an die Kunden weiterzugeben. Ich habe aber jetzt auch so gehört, aus erster Erfahrung, viele machen Rabattaktionen daraus, weil die ihr Kassensystem nicht umstellen. Die ziehen einfach 3% ab, zum Beispiel. Funktioniert wahrscheinlich genauso. Ja. Aber letztendlich, du hast gesagt, lohnt sich's wirklich? Du musst mal das halbe Jahr sehen und dann mal gucken, was du gespart hast letztendlich. Ja, ich weiß nicht, wie ich das messen soll. Aber, ja. Was man, glaube ich, der ganzen Geschichte berücksichtigen muss, auch wenn für den Einzelnen die 3% nicht ins Gewicht fallen. Ich weiß nicht, ob wir nicht im letzten Podcast sogar schon darüber gesprochen haben oder ob das in einer unserer Redaktionssitzungen war. In der Masse macht das natürlich einen extremen Unterschied. Ne? Also wenn man sich mal ausrechnen würde, wie viel Geld im Monat umgesetzt wird von der kompletten Bevölkerung, und wenn man dann mal 3% davon abzieht, das sind die 3%, die nachher dem Staat letztendlich fehlen. Ganz genau, ja. Also im Moment kann es sein, dass Händler davon profitieren, ne, dass wenn ich etwas verkaufe für 100 Euro und dann statt 19 Euro nur 16 Euro abführen muss, weil ich weil ich den Endpreis nicht ändere, wandern die 3% halt in die Tasche des Händlers. Ja. Und was jetzt auch ein bisschen schräg ist, sind die Preise, die man jetzt im Laden sieht. Zumindest habe ich es beim Discounter um die Ecke gesehen. Da kosten Dinge jetzt nicht mehr 2,99 Euro, sondern irgendwas mit 64 Cent hinten oder mit 46 Cent. Also so komplett krumme Zahlen. Aber wieso das denn? Keine Ahnung. Es sind wirklich 64, 39, nicht 37. Okay. Ja. Man hatte ja gemunkelt und vorausgeahnt, dass das die Mehrwertsteuersenkung möglicherweise dazu beiträgt, dass diese Centbeträge wegfallen, dass man sagt, komm ey, nicht mehr mit 3,99, das kostet jetzt einfach 4 Euro und fertig. Genau, ja. Und das fände ich zum Beispiel auch sehr innovativ. Wir werden sehen. Da gibt es ja auch ganz viele Diskussionen zu, ne? Dass man diese krummen Summen abschafft und nur noch runde oder gerade Summen hat. Mal schauen. Also zur Mehrwertsteuerabsenkung kann man auch noch sagen, dass der Lieferzeitpunkt natürlich entscheidend ist. Versicherungen sind davon nicht betroffen, weil die keine Mehrwertsteuer haben, sondern eine Versicherungssteuer. Es gibt doch viele Ausnahmen. Ja, genau. Interessanter Fakt, der dahinter steckt, den du jetzt eigentlich so ein bisschen übergehst, dass nämlich auch bestehende Verträge, also nicht nur Dinge, die man im Laden kauft, sondern auch bestehende Verträge davon betroffen sind. Genau. Und demnach müssten die Handyverträge ja letztendlich... Das ist auch so. Haben ja schon die meisten Provider gesagt, dass die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben wird, ja. Für und diese Monate. Auch? Strom kann auch wieder ein Sonderfall sein, ja. Ja, ne, ihr werdet sehen, also nicht wundern. Letztendlich, denke ich, fällt es auch nicht so extrem ins Gewicht. Bei kleinen Summen auf keinen Fall, ja. Wenn du dir jetzt ein Auto kaufst oder so, dann macht sich das vielleicht schon bemerkbar. Interessant ist übrigens, wenn man sich mal die Entwicklung der Mehrwertsteuer anguckt über die letzten Jahre. Ich wollte gerade mal gucken, schade, ich finde jetzt auf die Schnelle den Artikel nicht, weil der Mehrwertsteuersatz ist ja sukzessive, ich weiß leider nicht mehr seit wann, Stück für Stück gestiegen und machte nachher, wie viele oder einige von euch erinnern sich vielleicht noch, einen großen Sprung, ich glaube von 16% auf 19%. Sonst ist er immer nur so um 1% gestiegen. Ja. Aber dann macht er, ich habe es hier, also 1999. Es ist schon ganz lange so, ne? Schade, nee, ich finde es leider nicht, ja. Hausaufgabe, ja, René. Oh Mann, ey, warum kriege ich heute immer die Hausaufgaben auf? Ja, du hast die Schulkinder, also kriegst du die Hausaufgaben auf. Du hast doch Kinder, können sie doch recherchieren für dich. Warum ist im Wikipedia-Artikel Mehrwertsteuer nicht die Auflistung Entwicklung der Mehrwertsteuer? Geschichte in Deutschland. Müsste doch da sein, oder? Ja, keine Ahnung. Also ich finde es auf Anhieb nicht. Wir werden es nachreichen. Ja, das ist ja kein Problem. Ich schreibe es mir mal, ich notiere es mir gleich mal. Also, ihr könnt euch freuen, in einer der nächsten Podcast-Folgen lösen wir das Thema oder die Entwicklung der Mehrwertsteuer auf. Genau, also weiterhören lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Ja, kann aber man einen Ausblick wichtig, dazu geben? Es ist nicht für immer. Es ist nicht für immer. Ein halbes Jahr. Genau. Bis Ende des Jahres. Dann ja? Geht es wieder in die andere Richtung. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Den ganzen Krempel, den ihr jetzt gespart habt, der kommt dann wieder oben drauf. Schauen wir mal, wie die Entwicklung ist. Na? Aber an sich, also ich finde es eine gute Sache und der ein oder andere wird von profitieren und soll ja auch so ein bisschen die Kaufkraft anregen. Ja. Gut, René hat kurz gelächelt. Wahrscheinlich hat er sich schon seine Witze durchgelesen. Deswegen würde ich sagen, ja, siehst du, es wird Zeit, glaube ich, ne, dass du die loswirst, dass du die raushauen kannst, dass du die loswerden kannst. Das Witzbattle, immer ein fester Bestandteil. Wir hatten ja letzte Woche oder letztes Mal mit Marc wieder ein Witzbattle XXL mit mega tollen Witzen. Wir mussten 3 Teaser daraus machen, so viel war das. Das wird diesmal nicht so sein, denn René, seine sind ja immer nicht so doll, meine sind ja Hammer. Oder habe ich das jetzt falsch gesagt, René? Wir werden es gleich sehen, Stefan. Ja. Was ist der Hammer? Jetzt musst du aber auch abliefern, weißt du? Jetzt muss ich auch abliefern, ne? Deswegen, ja. Bist du bereit, René? Jetzt hast du die Latte für dich selber schon ziemlich hochgelegt. Das war nicht sehr durchdacht von dir. Das war, ein Eigentor vielleicht. Eigentlich ein bisschen Glück war es. Ja. Genau. Ja, aber dann würde ich sagen, René, jetzt geht's los mit Witzbattle Nummer 36. Ja, kurze Frage. Warum werden Rundschreiben eigentlich in eckigen Briefumschlägen verschickt? Sehr gut. Ja, pass auf, René. Wird ein Mann nach einem schweren Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert? Sagt die Krankenschwester zu ihm, sagen Sie, sind Sie verheiratet? Sagt der Mann, ja, aber die Verletzung kommt vom Autounfall. Sehr geil. Der finde ich ja. Sehr gut. Gefällt mir super. Ja. Dann habe ich ein, falls jemand ein schlechtes Gewissen hat, weil er unproduktiv ist oder Zeit verschwendet, mein Mitbewohner steht seit 10 Minuten im Stau beim LKW-Simulator. Boah, sehr gut. Ja, du weißt ja noch, ne? Warum soll man den DJ nicht anrufen? Weil er auflegt. Ah, weil er immer auflegt, ja, Alter, ja. Disco-DJ-Witz. DJ Müller, Sie rufen an, ich lege auf. Ja, genau. Ja, das, ja sehr gut. Okay, pass auf, an das Mädchen, das mir die neulich in der Disco die falsche Nummer gegeben hat, ich schreibe mir jetzt mit Heinrich, der ist eh viel lustiger als du. Und viel älter vielleicht. Ja. Ja, sag mal, René, kurze Frage an das dich. Warte mal, das wäre ja für Wendler gewesen. Für den das Wendler. War ein Wendler-Gag, ja, genau. Ne? Sag mal, René, kennst du den Unterschied zwischen einem Arbeitslosen und einem Beamten? Nee. Der eine wird dafür bezahlt, dass er nichts tut und der andere nicht, oder? Nee, so ungefähr. Arbeitslose haben schon mal gearbeitet. Ja. Also ey, immer auf die Beamten rauf. Ja. Ja. Genau. Aber wir wissen, dass ihr Beamte gute Dienste leistet. Definitiv, das sind nur Witze. Nein, soll natürlich kein Diss sein. Ne? Das ist, das sind alles Witze. Die sind einfach mal lustig und witzig. Geht immer auf Kosten von irgendjemandem. Also da kann ich auch eine Story erzählen von heute. Zufällig habe ich jemanden getroffen, der jetzt sozusagen umsiedelt, einen neuen Job hat und zwar demnächst beim Finanzamt, also im öffentlichen Dienst. Und dann habe ich auch scherzhaft gesagt, naja, ist ja cool, kannst du ja den ganzen Tag schlafen, ne? Wird's ein bisschen ruhiger. Ja, richtig. Ne? Bist ja viel ausgeschlafener. Ist doch in Ordnung. Ja. Aber wieder super Witze. Also das mit der Latte, die war schon ganz gut so hochgelegt, glaube ich. Letztendlich könnt ihr es entscheiden und auch hier nochmal der Aufruf zur Kontaktaufnahme. Ihr habt die Möglichkeit, uns euren lustigsten Witz zu schicken und dann erweitern wir hier die Runde auf euch, die Zuhörer. Mhm. Ja, also wenn ihr jetzt der Meinung wart, ja, das war ja gar nicht lustig, dann schickt uns mal mindestens einen Witz, der lustiger ist. Genau, sagt uns, was lustig ist. Schickt uns lustige Witze. Oder anders gesagt, lustige Witze. Schickt doch René mal ein paar lustige Witze. Das wäre vollkommen in Ordnung. Damit er auch mal weiß, wie das funktioniert. Ne? Nein, sehr coole Runde wieder. Und wenn ich so ins Konzept gucke, René, also besser hätte man es doch nicht timen können, oder? Warte, wir müssen jetzt so 30 Sekunden warten, erst dann ist die Sendung vorbei. Ja, das ist so die Macke von René. Eigentlich Sendezeit ist selten übrig. Meistens schneidet man oder wirkt man die Leute ab mit einem Schnitt. Aber wir sind heute mal schneller geworden. Nein. Hast du noch irgendwas zu sagen, René? Möchtest du der Welt noch irgendwas mitteilen? Nee, ich habe, ich glaube, alles, was ich loswerden wollte, bin ich schon losgeworden. Ja. Das große Unwetter ist auch ausgeblieben. Also hier mit wollte ich gerade sagen, ich habe auch gerade mal aus dem Fenster geguckt. Ja, ist ruhig geblieben. Vielleicht noch eine witzige Sache, über die ich neulich gestolpert bin auf YouTube. Könnt ihr auch mal googeln. YouTube googeln. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Und zwar ein Video, da ist Polizei, die ist dann irgendwie in so einem Hausflur eines Plattenbaus und hat da irgendeine polizeiliche Maßnahme durchgeführt. Und in dem Moment, wo die Polizei abrücken will, sich umdreht, ruft aus der Wohnung der Typ hinterher, du Wichser. Ne? Oder was sagt er? Doch, ich glaube, hau ab, du Wichser. Genau, sowas in der Art sagt er. Da dreht sich der Polizist um und sagt, was haben Sie gerade gesagt? Und da sagt er, Entschuldigung, Sie Wichser. Ja. Und dann ging die polizeiliche Maßnahme von vorne los. In dem Video viel, viel lustiger. Okay. Er muss aber suchen, Polizeiwichser oder irgend sowas. Ja. Ich glaube, der Polizist fand es nicht lustig, war auch nicht lustig. Macht man nicht. Genau, das ist Beamtenbeleidigung. Richtig, kostet bestimmt. Kostet bestimmt extra. Das kostet ein bisschen, ja. Ein paar Mark extra, genau. Ja. Warum findet man immer Sachen lustig, die eigentlich nicht in Ordnung sind? Ich weiß auch nicht, was du unseren Hörern hier beibringen willst. Kann man das, kann was das die Message dahinter ist, untersuchen? Ja. Ich stelle mich aber nicht als Testperson zur Verfügung. Solltest du aber. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich rede nochmal mit dem Therapeuten. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt hierbei gewesen wäre, dann wären bestimmte Dinge nicht zur Sprache gekommen. Da wäre er schon eingeschritten, glaube ich. Definitiv, ja. Ja. Hätten wir schon dein Mikro dann ausgemacht. Dann hätte es jetzt wieder 10 Minuten die stille Treppe gegeben. So sieht's aus. Ne? Ja, wir können ja mal gucken. Ich bin gespannt, was der Therapeut über die Sendung sagt. Und nicht nur der Therapeut, wie gesagt, auch wir wollen euer Feedback natürlich. Wir hoffen, euch hat's wieder richtig Spaß gemacht. Das war schon wieder ruckzuck rum die 36. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Danke, René, nee, dass auch du dabei warst. Stefan, das ist ein Podcast zum René anderen. Hat noch ein Schlusswort jetzt. Ja, also wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ja, habe ich es eben gesagt. Ja, bis dahin, genießt die Zeit. Gehabt euch wohl. Kommt gut durch den Sommer. Wir, macht's gut. Bis dahin. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Hallo, hier ist der Stefan. Da kiekst du, wa? So, gucken wir mal kurz ins Konzept, was die Katze hier ins Papier geschrieben hat. Ich kenne vorher. Meine ja, Kartentrick. Den von Leo fand ich cool. Ja, pass auf, ich muss mal so ein bisschen. Also ich. Sehen alle gleich aus, die Karten. Nee, ich zeig dir mal die oberste Karte. Was ist das? Herz 4. Okay, dann lege ich sie rauf. Jetzt nehme ich sie und stecke sie irgendwo in die Mitte. Da, wo dein Finger sie hält, ja. Ja, naja, aber sie ist ja noch hier oben. Ah ja, genau. Ja, cooler Trick. Wahrscheinlich hast du den vorbereitet so. Nee, ich kann nochmal mischen. Warte, wir machen es nochmal. Ich mische einfach mal. Wir gucken mal, was haben wir jetzt oben? Oh, ein Joker. Ja. Zeig mal die Karte bitte. Ja, das war aber ein anderer. War ein roter Joker. Da hast du geschummelt. Ich mische. Willst du mich veräppeln? Pass auf, da machen wir was anders. Ich habe doch gesehen, wie du es gemacht hast. Ich habe nämlich auch mal was probiert, aber habe ich mir dabei die Finger gebrochen. Das war ein bisschen blöd. Ja, das ist eine Übungssache, das stimmt wohl. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang, warte, zeig dir mal. Wow. Ja, Dark Seam ist ja total in, ne? Cool, ne? Ja, cool. Ja. Geile Sache. Na, übst schon mal für den nächsten Spieler an. Genau. Na? Ich sehe, du bist bestens vorbereitet. Das hoffe ich. Das werden wir am Ende sehen, ob wir vorbereitet waren, ja. Ne? Ja, hast du noch was zu sagen vor der Sendung? Oder wenn entweder sagst du es jetzt oder schweigst du immer? Nee, sag ich dann während der Sendung. Ich warte bis das Rotlicht an ist. Okay. Und nutze dann den Überraschungsmoment. Den Überraschungsangriff. Okay, machst du dann. Genau, nochmal einen kräftigen Schluck trinken. Kiefer warm machen. Und dann geht's los. Die Zeit läuft. René macht Gesichtsübung, muss man dazu sagen. Seht ihr jetzt? Ist quasi die Audiodeskription jetzt gerade. Ja. Gut. Stefan hat einen Finger in der Nase. Das stimmt gar nicht. Jetzt war ich gerade irritiert. Oh ja, oh Gott, meine Notizen stimmen nicht. Das stimmt gar nicht. Ich hätte gerade fast die falsche Folge gesagt. Genau. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Sendung. Genau, zur ersten Folge. Wir reden heute über Blutspenden. Genau. Der Besuchsbesen, René. Ja. Und habt ihr Vorstellung, was der Besuchsbesen sein könnte? Na, haben Sie doch jetzt gehört. War die Lösung dabei? Ich hoffe. Ja, Stefan. Ey. Ja, das war doch mal ein kurzer Podcast. Ja, was viel anstrengender ist, ist die Übertragungsqualität. Also ich höre dich super. Dein Bild ist ein bisschen abgehackt, aber ja, ich höre dich. Dein Kopf macht ganz andere Sachen als das, was bei dir aus dem Mund kommt. Ich habe schon zwischenzeitlich überlegt, ob du Bauchredner bist. Ja, natürlich, ja. Ich stoppe mal die Aufnahme. Genau, ich mache jetzt auch Stopp. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.